Kapitel 11. Franz und Maria essen und trinken. Dann fragt Franz: Trinken wir noch einen Krug Bier? Maria sagt: Ich möchte lieber durch die Stadt gehen. Und Boutiquen ansehen, sagt Franz und lacht. Franz bezahlt. Kapitel 12. Franz und Maria gehen durch das Zentrum von München. Die Augen von Franz folgen den attraktiven Frauen. Maria sieht es. Aber sie denkt, das ist normal bei den Männern. Die Augen von Maria gehen in die attraktiven Boutiquen. Franz sieht es. Aber er denkt, das ist normal bei den Frauen. Kapitel 13. Franz und Maria kommen zu einer exklusiven Boutique. Im Schaufenster gibt es Designerkleidung. Die Preise sind enorm. Maria sieht ein paar Schuhe in Pink und Gold. Kapitel 14. Oh, sagt Maria, die sind wunderschön. Puh, sagt Franz, die Schuhe kosten 250 Euro. Ich möchte die Schuhe anprobieren. Aber die Schuhe sind extrem teuer. Ich weiß, sagt Maria. Ich möchte die Schuhe nur anprobieren. Gut, probier die Schuhe an. Kapitel 15. Franz und Maria gehen in die Boutique. In der Boutique ist eine Frau. Die Frau hat kurze Haare wie ein Junge. Die Haare sind rot wie ein Ferrari. Die Frau ist schlank. Sie hat dünne Arme. Maria denkt, das ist eine Stadtfrau.